Sie hätte ganz normal am Leben teilnehmen können. Doch die gering ausgeprägten Muskelansätze an den Knochen belegen, im Gegensatz zu ihren Zeitgenossen hat sie sich weniger bewegt. An den Gelenken zeigen sich keine degenerativen Veränderungen, obwohl die in ihrem Alter zu erwarten wären, sagt Orschid. Die einzigen Belastungsspuren befinden sich im Bereich der Wirbelsäule und dort mehr an den Brust- als an den Lendenwirbeln. Wohlgemut bestätigt das. Ihre Prominenz spiegelt sich in ihrem Skelett. In einer Zeit, in der die Menschen ständig unterwegs waren, um sich Nahrung zu beschaffen, verbrachte sie überproportional viel Zeit an einem Ort. Wohl vor allem in einer sitzenden Haltung. Sie wurde von den anderen versorgt. Und das nur allzu gut. Die Stickstoffisotopenanalysen ihrer Knochen, wie ihr allgemeiner Zustand, zeigen, dass sie bestens ernährt war. In meiner Fantasie stelle ich sie mir wie das Orakel von Delphi vor. Sie hielt Hof. Die Menschen kamen zu ihr, fragten sie um Rat, sagt Wohlgemut. Und zwar über eine lange Zeit. Veränderungen wie die an ihrer Wirbelsäule sieht man erst nach vielen Jahren. Sie war ein Profi in dem, was sie tat, und für die damalige Zeit extrem erfolgreich. Sie konnte mit einer doppelten Expertise punkten. Sie verfügte über erstaunliche medizinische und soziale Kompetenzen und sie besaß einen besonderen Draht zu Wesen menschlicher und nichtmenschlicher Natur. Das ermöglichte ihr eine beachtenswerte intellektuelle Karriere. Deshalb war ich sicher, dass sich in ihrem Erbgut keine Hinweise auf psychische Erkrankungen finden würden. Falls die Magie unserer Schamanin tatsächlich noch bis in unsere Tage Wirkung zeigt, dann hat sie jetzt auch noch den Medizinprofessor Walter Wohlgemut verzaubert.